Anderes Thema, Schreckgespenst vor allem. Konventionelle Überlegenheit der Warschauer Pakt-Truppen, immer wieder weist die NATO darauf hin. Experten, die schon länger von einem ungefähren Gleichgewicht insgesamt zwischen Ost und West sprechen, sie sind in der Minderheit. Vielleicht tut eine differenziertere... Anderes Thema, Schreckgespenst vor allem, konventionelle Überlegenheit der Warschauer Pakt-Truppen, immer wieder weist die NATO darauf hin. Experten, die schon länger von einem ungefähren Gleichgewicht insgesamt zwischen Ost und West sprechen, sie sind in der Minderheit. Vielleicht tut eine differenziertere Betrachtung Not, die nicht den Blick verstellt, die Bedrohung, von der immer die Rede ist durch den Warschauer Pakt, vielleicht weniger schrecklich, unterscheidet man nämlich auch nach Qualität und nicht nur Quantität. Erstmals hat nun Moskau Zahlen zum militärischen Kräftevergleich zwischen beiden Militärblöcken veröffentlicht. Alles nur Propaganda, aus Moskau unser Korrespondent Hans-Peter Riese. Verteidigungsminister des Warschauer Paktes haben heute in einer mit konkreten Zahlen untermauerten Erklärung, die in allen Hauptstädten gleichzeitig veröffentlicht wurde, ihre Überzeugung unterstrichen, dass es höchste Priorität haben müsse, den Krieg zu verhindern, das Wettrüsten zu beenden, sowohl im nuklearen als im konventionellen Bereich und den Abrüstungsprozess in Europa zu vertiefen. Unter Berücksichtigung ihrer jeweiligen Verteidigungsfähigkeit sollten beide Militärsysteme in Zukunft so ausgestattet sein, dass sie zu einem Überraschungsangriff nicht fähig sind und kein offensives Potenzial anhäufen könnten. Dazu gehöre, so die Verteidigungsminister, die Umgestaltung der Militärstrukturen auf rein defensive Aufgaben und der Abbau der Asymmetrien in Europa. Die Minister weisen darauf hin, dass die gesamten Streitkräfte als eine militärische Einheit zu betrachten seien. Ihr Aufbau sei in beiden Systemen aufeinander bezogen und funktioniere im Rahmen einer einheitlichen Militärstrategie. Die NATO habe bisher auf die Vorschläge des Warschauer Paktes zu einem konkreten Datenaustausch keine positive Antwort erteilt. Dafür aber in ihren eigenen Zahlenangaben tendenziös und selektiv, wie es heißt, die Kräfte des östlichen Bündnisses gewertet. Die Verteidigungsminister des Warschauer Paktes geben nach wie vor einem solchen Datenaustausch Priorität, auch wenn sie einräumen, dass diese Zahlen noch nicht die endgültige Basis der Wiener Abrüstungsverhandlungen im Rahmen der KSZE sein können. Insgesamt wird vom Warschauer Pakt festgestellt, dass in Europa eine generelle militärische Parität herrsche. Die Asymmetrien verschiedener Waffengattungen seien sowohl numerisch unterschiedlich als auch hinsichtlich ihrer Wertung der militärischen Bedeutung. Eine Überlegenheit der NATO stellen die Minister im Bereich der taktischen Kampfflugzeuge sowie der Kampfflugzeuge der Marine fest. Darüber hinaus besitze die NATO rund doppelt so viel Personal in der Marine, eine größere Anzahl an Kampfhubschraubern und Panzerabwehrwaffen. Der Warschauer Pakt besitzt seine Überlegenheit bei den Panzern, Trägersystemen für taktische Raketen, Abfangjäger der Luftstreitkräfte, bei der Artillerie sowie den motorisierten und bemannten Schützenpanzern. Außerdem hat die Sowjetunion mehr U-Boote ohne Nuklearbewaffnung. Zum ersten Mal überhaupt hat der Warschauer Pakt mit dieser Veröffentlichung konkrete, nach Waffensystemen gegliederte Zahlen veröffentlicht. Bisher haben alle solche Vergleiche der militärischen Stärke der beiden Militärsysteme auf Schätzungen der NATO beruht, die vom Osten meistens bestritten worden sind. Das Problem der künftigen Wiener Verhandlungen wird vor allem darin bestehen, diese Angaben zu verifizieren und hinsichtlich der Zählkriterien Übereinstimmung zu erzielen. Beide Seiten haben es bisher vermieden, die wirkliche militärische Bedeutung einzelner Waffensysteme zu berücksichtigen. Im Jahrbuch des unabhängigen Stockholmer Institutes SIPRI beispielsweise wird festgestellt, dass hinsichtlich der Waffentechnologie und der Kampfkraft in Europa ein leichtes Übergewicht der NATO existiere, während der Warschauer Pakt vor allem ein numerisches Übergewicht in einzelnen Gattungen, wie beispielsweise bei den Panzern, besitze. Die jetzige Erklärung des Warschauer Paktes ist insofern vor allem ein Beitrag zur militärischen Glasnost, der Transparenz also. Deutschland und die Welt. Redakteurin am Mikrofon, Ursula Welter. Guten Tag, meine Damen und Herren. Michail Gorbatschow sorgt einmal mehr für Schlagzeilen und drängt das westliche Verteidigungsbündnis damit einmal mehr in die Defensive. Gestern erläuterte er seine Abrüstungsinitiative vom Dezember, kündigte dazu eine Kürzung des Verteidigungshaushalts um 14,2% an und ließ seinen Außenminister heute vor der KSZE in Wien mitteilen, dass im Zusammenhang mit der Truppenreduzierung in der DDR, Ungarn und der CSSR auch taktische Nuklearwaffen aus Europa abgezogen werden sollen. Freiwilliger Teilabzug lautete das Stichwort von Eduard Shevardnadze. Und damit weht erneut frischer Wind aus dem Osten für künftige Abrüstungsverhandlungen. Unsere weiteren Themen. Lech Wałęsa und die Warschauer ZK-Beschlüsse. Ante Markovic wird jugoslawischer Regierungschef. Deutscher Bundestag debattiert Zukunft Europas. Und im Kurzkommentar heute die Erhöhung der Leitzinsen durch die Bundesbank. Mit dem Schlussdokument, auf das sich die 35 Teilnehmerstaaten des Wiener KSZE-Folgetreffens am Wochenende einigten, ist der Weg frei für eine neue Abrüstungsrunde. Und auch in Sachen Menschenrechten bewegt sich damit etwas. Nach dem Wochenende hatten die Vertreter aller Teilnehmerstaaten 4 Tage lang Zeit, das Erreichte zu loben. Spektakuläres war dabei nicht zu erwarten. Nur der sowjetische Außenminister sorgte heute noch einmal für Aufregung, als er den Abrüstungswillen seines Landes mit konkreten Plänen belegte. Klaus Kunze berichtet aus Wien. Shevardnadze ist der Star dieser Außenministerrunde in Wien. Abgelesen an der Heftigkeit, mit der sich Journalisten heute förmlich um den Text seiner Rede im Pressezentrum prügelten, verblasste dagegen sogar das Interesse an George Schulz. Was die Journalisten fanden, was Shevardnadze heute Vormittag den übrigen KSZE-Ländern mitzuteilen hatte, war, dass die Sowjetunion gemäß dem schon früher von Gorbatschow angekündigten einseitigen Rückzug von Truppen auch 10.000 Panzer, 8.500 Artilleriesysteme und 800 Kampfflugzeuge an Ausrüstungen aus Ungarn, der DDR und der Tschechoslowakei zurücknehmen will. Wirklich neu war dann allerdings Shevardnadzes eindeutige Aussage, dass die Sowjetunion beabsichtigt, auch die nuklearen Ausrüstungen dieser Einheiten, also vor allem Kurzstreckenwaffen, aus Mitteleuropa einseitig abzuziehen. Die Frage, ob die Sowjetunion eine dadurch entstehende Verteidigungslücke etwa durch Modernisierung der verbleibenden taktischen Nuklearwaffen auszugleichen gedenke, verneinte der sowjetische Außenminister. Die Sowjetunion werde, so führte er weiter aus, nicht nur ihre Truppen vermindern, sondern zugleich auch ihre Aktivitäten durchschaubarer machen. So will sie gemeinsam mit ihren Alliierten noch Ende Januar alle Daten und Zahlen über ihre in Europa stehenden Truppen und Ausrüstungen bekannt geben. Das wäre noch vor Beginn der Verhandlungen zwischen den beiden Militärblöcken über die konventionelle Rüstung, die für Anfang März festgelegt wurden. Bekanntlich, und daher ist diese Mitteilung Shevardnadzes von einigem Gewicht, hatte gerade der Osten über 1,5 Jahrzehnte durch undurchsichtige Zahlen und Daten die Wiener MBFR-Gespräche über den mitteleuropäischen Truppenabbau nicht zu einem Ergebnis kommen lassen. Ein Impuls für die alsbald in Wien startenden neuen Verhandlungen könne, so Shevardnadze, sicherlich von den Spitzen der an den Verhandlungen beteiligten 23 Staaten ausgehen. Moskau regt daher im kommenden Jahr ein entsprechendes Gipfeltreffen an. Shevardnadzes Rede schloss neben dem übergewichtigen Abrüstungsteil sowjetische Bekenntnisse auch zu den anderen KSZE-Bereichen, Menschenrechte, technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit ein. Ideologie fehlte, wurde eher durch Zitate aus Tolstoi und Jean-Jacques Rousseau ersetzt oder den Außenministern an kleineren Staaten im Bündnis neidlos überlassen. Schon vor seiner Rede im Wiener Austria Center war Shevardnadze Gastbundesaußenminister Genschers in der Westdeutschen Botschaft. Thema war unter anderem der geplante Gorbatschow-Besuch in Bonn, den Shevardnadze in der zweiten Märzhälfte eigens in der Bundeshauptstadt vorbereiten wird. Genscher wie Shevardnadze befürworteten heute in Wien auch schon, dass die Außenminister der KSZE-Staaten Anfang März die konventionelle Abrüstungs- wie die Konferenz über Vertrauensbildung in Wien eröffnen sollten. Ebenso bekräftigten Bonn und Moskau ihre Absicht, noch in diesem Jahr die Genfer Verhandlungen über ein Verbot der Chemiewaffen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Im Dezember hatte Michail Gorbatschow vor der UNO in New York die Katze aus dem Sack gelassen und angekündigt, dass die Sowjetunion ihre Truppen in Osteuropa drastisch und einseitig reduzieren werde. Und nun weiß man auch um den Umfang dieses Truppenabzugs. Hören Sie Elfi Siegel aus Moskau mit Einzelheiten. Kreml-Chef Gorbatschow hat weitere Einzelheiten zu den von ihm unterbreiteten einseitigen Abrüstungsschritten der Sowjetunion auf konventionellem Gebiet bekannt gegeben. So will die Sowjetunion ihr Militärbudget um 14,2% und die Produktion von Waffen und Militärtechnik um 19,5% kürzen. Das ist sicher zu begrüßen, doch besagt es noch nicht viel. Denn die Ankündigung des Kreml-Chefs verschweigt, für welchen Zeitraum diese Reduzierungen gelten sollen, was darunter gezählt wird und vor allem, wie hoch die Militärausgaben der Sowjetunion heute sind. Schon vor 2 Jahren wurde in Moskau angekündigt, dass man im Zeichen der neuen Offenheit nun auch diesen Posten im Staatshaushalt enttabuisieren wolle. Bisher geschah das nicht. Begründung, da es in der Sowjetunion keine echten Preise gebe, seien Berechnungen über die wirklichen Militärausgaben nahezu nicht möglich. Nur die Kosten für den Unterhalt der Armee gab man bekannt, 20 Milliarden Rubel. Während einer Unterredung, die Gorbatschow gestern mit einer Gruppe ehemaliger Politiker führte, darunter die früheren Premiers von Frankreich und Japan, Giscard d'Estaing und Nakasone, sowie der einstige amerikanische Außenminister Kissinger, meinte der Kreml-Chef ferner, die angekündigte Truppenreduzierung von 500.000 Mann umfasse 12% der gesamten Stärke der sowjetischen Armee. 240.000 von ihnen befinden sich im europäischen Teil der UdSSR, 200.000 im östlichen und 60.000 im südlichen. Gorbatschow kritisierte, dass man im Westen versuche, diese Reduzierungen zu kompromittieren und verbreite, die UdSSR wolle sich lediglich ihrer veralteten Panzer entledigen. Es würden jedoch 5.300 der modernsten Panzer ausgemustert. Von 10.000 Panzern, die in Europa reduziert würden, wolle man 5.000 physisch vernichten. Gorbatschow meinte ferner, dass die Sowjetunion bald mit der Verringerung ihrer Truppen in der Mongolei beginne. Sie würden um 75% gekürzt. Wie viele Sowjetsoldaten dort derzeit stationiert sind, sagte Gorbatschow aber nicht. Man schätzt sie im Westen heute jedoch noch auf rund 50.000 bis 60.000 Mann. Zwischen April und Juni 1987 hatte die Sowjetunion aus der Mongolei zwischen 12.000 und 15.000 Soldaten abgezogen. Mit immer neuen Abrüstungsangeboten und einseitigen Abrüstungsschritten bringt der sowjetische Staats- und Parteichef Gorbatschow die NATO immer öfters in Verlegenheit. Das westliche Verteidigungsbündnis erweist sich als schwerfällig, wenn es darum geht, die sowjetischen Angebote mit eigenen Konzessionen zu beantworten. Dabei tut der Kreml-Chef alles, um die westliche Allianz mit Vorleistungen auch beim konventionellen Truppenabbau zu verwöhnen. Mit Blick auf die in Wien vorgesehene Abrüstungskonferenz der Helsinki-Staaten verzichtet Gorbatschow jetzt sogar darauf, die atomaren Kurzstreckenwaffen zu modernisieren, um der NATO auch hier ein Abrüstungssignal zu geben. Gorbatschows einseitige Angebote wurden heute in Wien von seinem Außenminister Schewardnadse der Weltöffentlichkeit erläutert. Aus der österreichischen Hauptstadt meldet sich dazu Klaus Kunze. Schewardnadse ist der Star dieser Außenministerrunde in Wien. Abgelesen an der Heftigkeit, mit der sich Journalisten heute förmlich um den Text seiner Rede im Pressezentrum prügelten, verblasste dagegen sogar das Interesse an George Schulz. Was die Journalisten fanden, was Schewardnadse heute Vormittag den übrigen KSZE-Ländern mitzuteilen hatte, war, dass die Sowjetunion gemäß dem schon früher von Gorbatschow angekündigten einseitigen Rückzug von Truppen auch 10.000 Panzer, 8.500 Artilleriesysteme und 800 Kampfflugzeuge an Ausrüstung aus Ungarn, der DDR und der Tschechoslowakei zurücknehmen will. Wirklich neu war dann allerdings Schewardnadses eindeutige Aussage, dass die Sowjetunion beabsichtigt, auch die nuklearen Ausrüstungen dieser Einheiten, also vor allem Kurzstreckenwaffen, aus Mitteleuropa einseitig abzuziehen. Die Frage, ob die Sowjetunion eine dadurch entstehende Verteidigungslücke etwa durch Modernisierung der verbleibenden taktischen Nuklearwaffen auszugleichen gedenke, verneinte der sowjetische Außenminister. Die Sowjetunion werde, so führte er weiter aus, nicht nur ihre Truppen vermindern, sondern zugleich auch ihre Aktivitäten durchschaubarer machen. So will sie gemeinsam mit ihren Alliierten noch Ende Januar alle Daten und Zahlen über ihre in Europa stehenden Truppen und Ausrüstungen bekannt geben. Das wäre noch vor Beginn der Verhandlungen zwischen den beiden Militärblöcken über die konventionelle Rüstung, die für Anfang März festgelegt wurden. Bekanntlich, und daher ist diese Mitteilung Schewardnadses von einigem Gewicht, hatte gerade der Osten über anderthalb Jahrzehnte durch undurchsichtige Zahlen und Daten die Wiener MBFR-Gespräche über den mitteleuropäischen Truppenabbau nicht zu einem Ergebnis kommen lassen. Ein Impuls für die alsbald in Wien startenden neuen Verhandlungen könne, so Schewardnadse, sicherlich von den Spitzen der an den Verhandlungen beteiligten 23 Staaten ausgehen. Moskau regt daher im kommenden Jahr ein entsprechendes Gipfeltreffen an. Schewardnadses Rede schloss neben dem übergewichtigen Abrüstungsteil sowjetische Bekenntnisse auch zu den anderen KSZE-Bereichen, Menschenrechte, technisch-wirtschaftliche Zusammenarbeit ein. Ideologie fehlte, wurde eher durch Zitate aus Tolstoi und Jean-Jacques Rousseau ersetzt oder den Außenministern in kleineren Staaten im Bündnis neidlos überlassen. Schon vor seiner Rede im Wiener Austria Center war Schewardnadse Gastbundesaußenminister Genschers in der Westdeutschen Botschaft. Thema war unter anderem der geplante Gorbatschow-Besuch in Bonn, den Schewardnadse in der zweiten Märzhälfte eigens in der Bundeshauptstadt vorbereiten wird. Genscher wie Schewardnadse befürworteten heute in Wien auch schon, dass die Außenminister der KSZE-Staaten Anfang März die konventionelle Abrüstungs- wie die Konferenz über Vertrauensbildung in Wien eröffnen sollten. Ebenso bekräftigten Bonn und Moskau ihre Absicht, noch in diesem Jahr die Genfer Verhandlungen über ein Verbot der Chemiewaffen zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Bundeskanzler Kohl hat die sowjetische Ankündigung als einen positiven Beitrag zur Rüstungskontrolle und zur Abrüstung begrüßt. Gorbatschows ernstzunehmende Abrüstungsangebote sorgen dafür, dass nicht nur im Osten, sondern auch im Westen in der Bevölkerung das Bedrohungsgefühl abnimmt. Im gleichen Maße wächst der Widerstand gegen die eigenen Verteidigungsmaßnahmen, besonders dann, wenn sie den Leuten, wie bei den Tiefflugübungen der Kampfflugzeuge der Bundesluftwaffe und der Alliierten, im wahrsten Sinne des Wortes auf die Nerven gehen. Der Widerstand gegen diese Art der Flugübungen wächst bundesweit und inzwischen auch bei den Regierungsparteien. Das machte heute die Debatte im Bundestag deutlich, über die Wolfgang Wiedemeyer aus Bonn berichtet. Das Instrument der Aktuellen Stunde läuft Gefahr, durch übermäßigen Gebrauch stumpf zu werden. Die von den Grünen heute beantragte Aktuelle Stunde zum Thema Tiefflug unterstricht das nur einmal wieder. Das Beste, was man über diese Debatte sagen könnte, ist, dass sie mit dem angemessenen Ernst und sehr sachlich geführt wurde. In der Sache gibt es nur bekannte Standpunkte. Die für die Tiefflüge der alliierten Luftwaffen über deutschem Boden Verantwortlichen halten daran fest, weil die Regierung im Bündnis sozusagen mit deutschem Boden und Luftraum darüber haften muss, wenn sie sich nicht von der NATO verabschieden will. Sozialdemokraten und Grüne sind gegenteiliger Ansicht. Sie verlangen eine stärkere Reduktion bzw. den totalen Wegfall von Tiefflugübungen über dem Gebiet der Bundesrepublik. So war es denn auch nicht überraschend, dass für die Antragsteller der Debatte die grüne Abgeordnete Schilling, von Beruf Friedensarbeiterin, sich so äußerte. Tiefflug wird gebraucht, um einen Angriffskrieg zu machen, um als Erste den Gegner zu vernichten auf dessen Territorium. Das ist sowohl Grundgesetz als auch völkerrechtswidrig. Und dieses Parlament hat die Aufgabe, wenn es demokratisch genannt werden will, Tiefflug abzuschaffen. Der Sprecher der FDP, Heuer, ganz auf Koalitionskurs. Hier geht es um erhebliche Risiken, die mit militärischem Tiefflug verbunden sind. Aber dem steht das größte aller denkbaren Risiken gegenüber, nämlich das, dass jemals wieder in diesem Land ein Krieg stattfinden könne. Unsere Luftstreitkräfte, unsere gesamte Bundeswehr leisten einen entscheidenden Beitrag dazu, dass dieser Gefahr in den letzten 43 Jahren begegnet werden konnte und auch sicherlich in Zukunft begegnet werden kann. Der SPD-Abgeordnete Heißermann zweifelte das neue Tiefflugkonzept von Scholz an. Wer der Bevölkerung ein Tiefflugkonzept zumutet, das Leid und Schrecken im Folge hat, das führt doch selbst, wenn man ohne Polemik das hier ausführen darf, führt sich doch selbst ad absurdum. Wir dürfen nicht mehr im tiefsten Frieden in der Bundesrepublik so tun, als könnten wir militärisch hier so üben, als stünden wir am Vorabend eines Krieges. Kollege Genscher hat hier eben ausgeführt, nutzen wir die Chance der Abrüstung und dazu möchten wir Sie auffordern und dazu möchten Sie bitte eine Konzeption hier vorlegen. Dann brauchten wir heute über Tiefflug nicht zu debattieren. Der CDU-Abgeordnete Franke sieht das natürlich ganz anders. Die von Professor Scholz getroffenen Entscheidungen und die gestern als Handlungskonzept für die Zukunft vorgestellten Entscheidungen spiegeln in vollem Maße die Sensibilität des Ministers für die Fragen und seine persönliche Betroffenheit ebenfalls wider. Im Kern, meine Damen und Herren, ist die Debatte über Tiefflug eine Auseinandersetzung über die Verteidigungsbereitschaft und den Willen zur Verteidigung. Und dabei, meine Damen und Herren, zeigt sich die volle Doppelzüngigkeit der Opposition und ihr unerträglicher Populismus bzw. ihrer Opportunismus. Bundesverteidigungsminister Scholz war demonstrativ bemüht, das umstrittene Thema zu versachlichen und sagte unter anderem dies. Wir brauchen unverändert den Tiefflug. Das Tiefflugtraining ist auch in unserem Land nicht verzichtbar. Das Tiefflugtraining muss auf der anderen Seite aber den Lasten zur Minderung der Lasten für unsere Bevölkerung. Ich habe das mehrfach betont und dies ist die Politik dieser Regierung im Unterschied zu vergangenen Regierungen. Auf das operativ unverzichtbare Minimum beschränkt werden. Freitag, 20. Januar, heute der große Tag in Washington. Machtablösung ohne Machtwechsel, so nannte es heute die Süddeutsche Zeitung. Zum ersten Mal seit 1929 zieht ins Weiße Haus ein gewählter neuer Präsident ein, der derselben Partei angehört wie sein Vorgänger, George Bush. Seit 5 Tagen wird der Wechsel gefeiert mit Feuerwerk, Galadinner, Staatsparade, 1000 Lichtern. 160.000 Menschen jubeln mit. 30 Millionen Dollar wird alles kosten. Und dann wird der 41. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika heute Abend, Ortszeit Mittagsstunde, seinen Eid sprechen und eine Rede über seine politischen Ziele halten. Es ist wichtig, Herr Erziehungspräsident in Spee, es war nicht Benjamin, sondern William Henry Harrison, und zwar 1841. Großes Lob von vielen Seiten für die eben erwähnte, gerade zu Ende gegangene Wiener KSZE-Folgekonferenz. Ein Weg wurde dort eingeschlagen, der hoffen lässt auf ein sicheres, offenes Europa. Bundesaußenminister Genscher lobte den wahren Sieg für alle Menschen in Europa. Und sein sowjetischer Amtskollege Schewardnadze sah den eisernen Vorhang rosten und die Flüsse des Kalten Krieges unter dem Druck warmer Ströme eintrocknen. Seine Worte. Die kalte Dusche für uns kam postwendend. DDR-Staats- und Parteichef Honecker verteidigte mit Nachdruck die Berliner Mauer. Noch in 100 Jahren werde sie bestehen bleiben. Für Robert Röntgen, unseren Korrespondenten in Berlin, allerdings keine überraschende Aussage. Wenn in der nächsten Zeit die Zahl der Ausreiseanträge aus der DDR steigt, dann ist Erich Honecker dafür verantwortlich. Mit seiner Erklärung, die Mauer in Berlin werde in 50 oder in 100 Jahren noch bestehen, wenn die Gründe für ihre Errichtung dann noch nicht beseitigt seien, hat er viele Hoffnungen auf eine Erleichterung der Situation in der DDR enttäuscht, was sich in mehr Ausreiseanträgen zeigen wird. Die Formel von den Gründen für den Bau der Mauer wird von den Führenden in Ost-Berlin seit langem stereotyp gebraucht. Bisher ließ sie manches offen, zum Beispiel die Möglichkeit, dass die Bundesrepublik einschließlich West-Berlins und die DDR ein so gut nachbarliches und freundliches Verhältnis entwickeln könnten, dass die Mauer überflüssig oder gar hinderlich werden könnte. Honecker hat nun dankenswerterweise mitgeteilt, dass er für die nächsten 50 oder 100 Jahre nicht damit rechnet. Mit dieser Erklärung hat er heftig auf die Forderung von Außenminister Schulz reagiert, der auf der Wiener KSZE-Konferenz von der DDR gefordert hatte, die Mauer abzureißen, und auf Außenminister Genscher, der die Menschenrechte für die DDR-Bevölkerung eingefordert hatte. Darüber hat sich die DDR-Führung geärgert und Honecker benutzte sein erstes öffentliches Auftreten danach, um sich gegen Schulz und Genscher zu wehren. Es war ihm so eilig, dass er die Konsequenzen nicht gründlich genug überlegte. Die Gründe für den Bau der Mauer sind, auf die Grundformel gebracht, die Existenz nicht-kommunistischer Systeme in West-Berlin und in der Bundesrepublik. Und obwohl der Siegeszug ihrer Art von Sozialismus nach Ansicht der Altherrenriege in Ost-Berlin unaufhaltsam ist, rechnet sie wohl heute mit längeren Perioden wie 50 oder 100 Jahre. Honecker sagte auch, dass er seine Bürger mit der Mauer vor einer Ausplünderung schützen wolle. Mit seinem Beispiel, dass eine D-Mark gegen 7 DDR-Mark eingetauscht werde, er nannte das kurioserweise den Handelskurs, tat er sich aber gar keinen Gefallen. Kurse dieser Art richten sich nämlich nach der wirklichen Kaufkraft der Währungen und da sieht die DDR-Mark etwas schwach auf der Brust aus. In ihren Intershops nimmt die DDR-Führung für westliche Waren ohnehin nur konvertierbares westliches Geld und in ihren Delikatläden fordert sie für die Waren des gehobenen Bedarfs, wie sie es nennt, schwindelerregende Preise. Wer für ein Kilo Kaffee 70 bis 80 Mark, für eine Dose Ananas 14 bis 18 Mark und für eine Tafel Schokolade 6 bis 9 Mark verlangt und nur einen monatlichen Durchschnittsverdienst von etwa 800 Mark erlaubt, sollte mit dem Begriff Ausplünderung vorsichtiger sein. Anders sieht man die Rolle Reagans bei der philippinischen Zeitung Inquirer. Es muss ein Zeichen für Reagans Glück sein, dass der Teflon-Präsident trotz einer Serie innenpolitischer und internationaler Krisen auf einer Wolke des guten Willens abtritt. In seiner Rundfunkabschiedsrede konnte er erklären, dass wir eine Nation ändern wollten, aber stattdessen die Welt verändert haben. Dies ist natürlich zu einem großen Teil einem Mann namens Michail Gorbatschow zu verdanken. Aufgrund der bei Reagan und seinen Beratern vorhandenen abenteuerlichen Tendenzen, im Namen der amerikanischen Übermacht in einen Krieg zu treten, musste er in Friedensgespräche mit den Sowjets gezogen werden, weil er andernfalls riskierte, das moralische Derby mit dem Reich des Bösen zu verlieren. Nach der philippinischen Zeitung Inquirer, die Japan Times aus Tokio. Wir glauben, dass Reagan zum Mann des Jahrzehnts ernannt werden sollte. Die 80er Jahre waren eine unglaublich glückliche Zeit, besonders für uns in der industrialisierten Welt. Keine großen Kriege oder Rezessionen haben unsere Horizonte verdunkelt, wenn wir den steinigen wirtschaftlichen Start des Jahrzehnts ausklammern. Mit seinem exquisiten, fast unheimlichen Glück als Präsident hat Reagan die 80er Jahre verkörpert. Soweit die Japan Times. In der französischen Zeitung Les Echos ist zu lesen: Was immer man von Ronald Reagan halten mag, so muss man doch Anerkennung zollen für seine schillernde Persönlichkeit, deren Optimismus auf seine Landsleute abfärbte, und für seine Erfolge, die das Prestige der USA wieder aufpolierten. Es ist nicht leicht, Nachfolger eines solchen Mannes zu sein, der Umfragen zufolge 54% der Stimmen bekommen hätte, wenn die Verfassung ihm ein drittes Mandat erlaubt hätte. Mit der Situation des neuen Präsidenten befasst sich der Kommentar von Libération aus Paris. Aus dem Erbe Reagans fallen Bush vor allem die Schulden zu Und zwar nicht nur diejenigen, die das Ergebnis der Defizite und der technologischen Rückstände in dem bevorstehenden Handelskrieg sind. Das Amerika nach Reagans Ära ist auch das Amerika, das von AIDS, Drogen, Armut in den Großstädten und Unruhe in den Ghettos gekennzeichnet ist. Wie ein Echo antworten die aufständischen Viertel von Miami auf das Feuerwerk in Washington. Das ist vielleicht kein Symbol, aber zumindest ein Zeichen. Es ist gerade so, als ob nach Jahren eines zuversichtlichen Traums der Film nun endgültig zu Ende ist, der Held abtritt und das Licht im Saal wieder angeht. Und draußen ist es kalt. Nun, bestimmt existieren solche Themen. Es gibt moralische Themen, die wir nicht ansprechen, bestimmt irgendwelche militaristischen Sachen. Aber es gibt auch Themen, über die wir nicht schreiben, weil es uns nicht eingefallen ist, über sie zu schreiben. Denn es ist eine sehr paradoxe Situation. Die Freiheiten, die uns gegeben sind, sind zwar da, aber wir haben es noch nicht gelernt, mit ihnen umzugehen. Denn um diese Freiheiten zu nutzen, muss man ein professionelles Niveau haben. Obwohl der Weg, den wir in den 3 Jahren zurückgelegt haben, einfach grandios ist. Ich hatte vor kurzem ein Frühstücksgespräch mit einem der führenden Funktionäre von BBC London und er sagte mir, ja, die Perestroika läuft bei uns nicht so schnell im Sender wie bei Ihnen in der Sowjetunion. Ich antwortete ihm, na schreib für unsere Zeitung mal einen Artikel darüber. Er sagt, nein, so viel Freiheit haben wir nicht. In den 3 Jahren haben wir ein gutes, großes Glasnost-System aufgebaut, aber in bestimmten Krisensituationen funktioniert dieses System nicht. Man könnte Tschernobyl, Bergkarabach oder andere Beispiele anführen. Auf welchen Gebieten gibt es eigentlich noch ausgesprochene Zensur? Wir hatten immer Vertreter von Zensurbehörden in den Presseorganen und wir haben sie immer noch. Ich habe mal aus Scherz meinen amerikanischen Kollegen vorgeschlagen, ihnen einen sowjetischen Zensor vorzuführen. Sie waren bereit, $1 dafür zu zahlen. Diese Vertreter beschäftigen sich mit solchen Fragen wie Staats- und politische Geheimnisse, obwohl wir, und darüber haben wir auch in unserer Zeitung geschrieben, gegen Vorzensur sind. Gorbatschow hat in einem Gespräch mit Korrespondenten der französischen Humanité gesagt, dass heute die Zensur nicht über den Rahmen greift, der ihr gesetzlich vorgeschrieben ist. Aber außer der Zensur gibt es auch andere Wege, auf Presseorgane Einfluss zu nehmen. Ich glaube, man macht es falsch im Westen, wenn man das Glasnost-Thema direkt mit dem Zensurthema koppelt. Es gibt viele andere Wege, außer der Zensur Einfluss zu nehmen auf die Massenmedien, besonders auf die lokalen Massenmedien, wo bestimmte Funktionäre auf lokaler Ebene die Möglichkeit haben, die Veröffentlichung des einen oder anderen Artikels zu verbieten oder darauf Einfluss zu nehmen, ob er veröffentlicht wird. Viele, auch durchaus reformwillige Gesprächspartner in der Sowjetunion haben mir mal erzählt, und wenn ich mich nicht irre, gibt es sogar ein Zitat von Gorbatschow selbst, dass manche Presseorgane in der letzten Zeit die Schrauben ihrer Kritik ein wenig überdreht haben, zu scharf sind. Ging das eigentlich auch an die Adresse von Maskowski und Novosti? Oder anders gefragt, könnten Sie bzw. Ihr Blatt Maskowski und Novosti dazu beitragen, der Perestroika objektiv zu schaden? Dumme Kritik hat nie klugen Taten geholfen, aber Kritik muss sein und sie muss der Gesellschaft weiterhelfen. Wir hatten vor kurzem einen ganzen Tag ein Treffen mit Michail Gorbatschow, ich meine ein Treffen von Kulturschaffenden mit Gorbatschow, und er hat darüber gesprochen, dass die Perestroika schon so oft begraben wurde, dass wenn an den russischen Kirchen noch Glocken hingen würden, sie alle ein massives Geläut von sich geben müssten. Jede gesellschaftliche Entwicklung ist wichtig von der Zielsetzung. Und die Zielsetzung ist zweifellos bei der Perestroika. Und wir bewegen uns in diese Richtung, manchmal sogar viel schneller, als wir es geahnt hätten, als unsere Fantasie reicht. Ich erinnere mich an eine Episode in Washington, wo ich auf einmal feststellte, dass es dort einen Sacharow-Platz gibt. Und ich dachte mir, der Amerikaner, der diesen Platz so getauft hat, dachte wohl, er hat den Russen mal richtig was ausgewischt. Aber nun konnte ich mit Stolz denken, dass dieser Platz den Namen eines der ständigen Autoren von Moscow News trägt. Bleiben wir bei dem ständigen Autoren Sacharow von Moskau News. Andrei Sacharow ist als Kandidat zu den Wahlen zum Kongress der Volksdeputierten durchgefallen. Wie bewerten Sie diesen Vorgang? Ich meine, dass viele, die gegen Sacharow heute gestimmt haben, morgen in einer Situation sein werden wie jener Amerikaner, der den Platz umtaufte in Washington. Der zweite Aspekt, der mich sorgt, und ich habe darüber heute in einem Gespräch mit meiner Moskau-Redaktion diskutiert, und wir werden darauf zu sprechen kommen, bei den Wahlen waren 70 Akademiemitglieder nicht anwesend. Das heißt, diese Menschen hatten etwas anderes zu tun. Wir waren so lange daran gewöhnt, dass es keine Wahlen ohne Wahl gibt, dass wir es jetzt vielleicht nicht verstehen, wie wichtig das Engagement eines Einzelnen, jedes Einzelnen ist. Ich denke, dass Sacharow bestimmt in einem anderen Wahlbezirk vorgeschlagen wird, und dann würde ich gerne in diesem Wahlbezirk für ihn stimmen. Сахарову выдвинут в каком-нибудь другом избирательном округу, а это они непременно возьмут крепительный талон и поедут в тот округ, чтобы голосовать за Сахарова. Die Antworten von Igor Jakovlev übersetzte Andrei Gurkov, ebenfalls Redakteur bei den Moskau News. In der DDR sieht es mit Glasnost bekanntlich düsterer aus. Die jüngsten Festnahmen dort, inzwischen sind alle Bürgerrechtler aber wieder frei, sind ein untrügliches Zeichen für den harten innenpolitischen Kurs. Mein Kollege Klaus Prempers befragte dazu Dorothee Wilms, die Ministerin für innerdeutsche Beziehungen. Wird die Bundesregierung aktiv werden? Und die Bundesregierung hat schon in der Vergangenheit immer und jetzt in diesen Tagen beim Abschluss der Wiener Folgekonferenz der KSZE immer wieder darauf hingewiesen, dass es jetzt gilt, die Menschenrechte und das, was auch die DDR in Wien gleichsam quergeschrieben hat, durchzusetzen und Realität werden zu lassen. Und da sind die Ereignisse in Leipzig, diese Verhaftungen, nun wirklich gerade kein leuchtendes Beispiel. Sie sind geradezu Hohn auf die Beschlüsse, die in Wien auch von der DDR gefasst worden sind. Am späten Nachmittag kochte die Gerüchteküche hoch. Eine Tageszeitung will erfahren haben, dass der Chef des Bundesnachrichtendienstes, Hans-Georg Wieg, verantwortlich gemacht werden soll für ein angebliches Versagen des BND bei der sogenannten Libyen-Affäre. Alfred Mechtersheimer, der grüne Bundestagsabgeordnete, hat in dieser Woche angekündigt, er werde sein Friedensforschungsinstitut schließen. Der Kampf scheint ihm gewonnen. Der Geist des Friedens hat gesiegt. Zwei Tage zuvor hatte Michail Gorbatschow der Wiener Konferenz für Zusammenarbeit und Entspannung den krönenden Höhepunkt verschafft. Er ließ seinen Außenminister den einseitigen Abzug von Kurzstreckenraketen aus Mitteleuropa ankündigen. Wie vor ein paar Wochen bei der Tagung der Vereinten Nationen in New York, als der Kreml-Chef den einseitigen Abzug starker konventioneller Verbände ankündigte, hatte Gorbatschow auch in Wien die Partie in der Hand. Er hat es geschafft, dass die Sowjetunion, die noch vor zwei Jahren den Friedensnobelpreisträger Sacharow in der Verbannung hielt und Regimekritiker in psychiatrischen Anstalten einsperrte, heute vielen im Westen als Garant des Friedens gilt. Das Bedrohungsgefühl schwindet. Tiefflüge, die jahrzehntelang ein unvermeidliches Opfer für die eigene Sicherheit waren, scheinen uns plötzlich unsinnig, bösartig, aggressiv. Und genauso empfinden viele Bundesbürger den Versuch, die Friedensstärke der Bundeswehr bis in die 90er Jahre durch eine Verlängerung des Wehrdienstes auf dem gegenwärtigen Niveau zu halten, als überflüssige, ja kriegerische Demonstration. Euphorie geht um. Welcher Wahnsinn, wenn einer über die Modernisierung der Mittelstreckenraketen redet. Es fällt schwer, solchem Überschwang Zweifel entgegenzusetzen. Und natürlich muss die westliche Politik die Chancen nutzen, die Gorbatschow bietet. Es genügt nicht, ihm Erfolg zu wünschen, man muss ihm helfen. Denn er ist der erste Führer des Kreml, der den Rüstungswettlauf eindämmen, vielleicht sogar beenden kann. Auf der anderen Seite ist Euphorie noch nie ein guter Ratgeber gewesen. Und deshalb muss man an einige Fakten erinnern. Gorbatschow ist innenpolitisch noch lange nicht am Ziel. Er hat Hoffnungen geweckt, doch der entscheidende Durchbruch steht noch aus. Die Perestroika, der wirtschaftliche Umbau, hat für den Sowjetbürger noch keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Die Wirtschaftslage und die Versorgung sind lamentabel. Der nachlassende politische Druck hat zudem dazu geführt, dass sich Nationalitätenprobleme bahnbrechen. Die Stellung Gorbatschows ist derzeit sicher nicht gefährdet. Er hat sie im Gegenteil in den letzten Monaten ausbauen können. Aber er hat noch nicht gewonnen. Und wenn er scheitert, dann kann man die politische Lage in der Welt nur an den realen Machtverhältnissen messen und nicht mehr an der Hoffnung auf Gorbatschow. Auch wenn man in diesen Tagen auf Ost-Berlin schaut, wo nach wie vor Dissidenten verhaftet werden und Erich Honecker versichert, die Mauer in Berlin werde noch in 100 Jahren stehen, zeigt sich, wie weit der Weg der Entspannung ist. In Prag hat man die Gedenkdemonstration für Jan Palach brutal zerstreut. Und in Rumänien herrscht Ceausescu. Der Prozess der Abrüstung ist komplizierter, als viele im Westen glauben. Viele seiner einseitigen Abrüstungsangebote sind für Gorbatschow auch nicht so einseitig, wie sie zunächst scheinen. Er erhält auch dort einen Gegenwert, wo die NATO-Staaten politisch nicht reagieren. Die Bereitschaft, Opfer für die Sicherheitspolitik zu bringen, sinkt, wie sich an den Tiefflügen zeigt. Kein Zweifel auch, dass die Diskussion, die derzeit im Gang ist, Europa von Amerika entfernt und den Zusammenhalt im westlichen Bündnis schwächt. Das kann sich dramatisch zuspitzen, falls die USA 1989 ihre Pläne wahrmachen, den Europäern einen höheren Anteil an den Verteidigungslasten abzuverlangen. Insofern ist es gar nicht so abwegig zu fragen, ob die Kaskaden der Abrüstungsangebote des Michail Gorbatschow die Machtposition der Sowjetunion in Europa nicht mehr stärkt als jener stupide Rüstungswettlauf mit dem wirtschaftlich und technologisch überlegenen Westen, den Gorbatschows Vorgänger betrieben. Doch auch dies ergibt ein einseitiges Bild. Auch Gorbatschow spielt ein riskantes Spiel. In Ungarn und Jugoslawien entstehen politische Gruppierungen jenseits der kommunistischen Partei. In Polen sind die Kommunisten sehr vorsichtig, zwar bereit, eine freie Gewerkschaft zu akzeptieren, mit anderen Worten. Auch im Ostblock sind Entwicklungen in Gang gekommen, die die Geschlossenheit und Schlagkraft des Bündnisses, ja sogar das ganze kommunistische System, in Frage stellen können. Sieht man Bilanz, so ergibt sich zweierlei. Auf der einen Seite muss der Westen versuchen, Gorbatschow zu helfen. Auf der anderen aber ist jene Tendenz, den Frieden schon ein für allemal als gesichert und alle Sicherheitspolitik für ein Ärgernis zu halten, riskant. Noch immer stehen sich zwei hochgerüstete Bündnisse in Mitteleuropa gegenüber. Sogar wenn alle Kurzstreckenwaffen abgeschafft wären, verfügt Moskau über Tausende von strategischen Atomwaffen, die natürlich nicht nur die USA, sondern auch Westeuropa bedrohen. Die Abrüstungsgespräche werden umso sicherer zum Erfolg führen, je genauer man darauf achtet, dass das Gleichgewicht der Kräfte auch bei stetig sinkenden Waffenarsenalen erhalten wird. Euphorie allein genügt nicht. Ich meine, der Kalte Krieg ist nicht vorbei. Das sagte gestern in einem Fernsehinterview Präsident Bush Sicherheitsberater Brent Scowcroft. Hat dieser Satz hier auch keine Schlagzeilen gemacht? Die hätte es mit Sicherheit gegeben, hätte Scowcroft das Gegenteil erklärt. So ist doch eine derartig direkte Aussage zum Verhältnis mit der Sowjetunion ein weiteres Symptom. Die Regierung Bush will die Annäherung zur Sowjetunion verlangsamen. Nicht aufgeben, nicht abbrechen, aber reservierter fortsetzen, mit größerer Skepsis, als dies am Ende ihrer Amtszeit Präsident Reagan und Außenminister Schulz bewerkstelligten. Nun hat auch Sicherheitsberater Brent Scowcroft seine Äußerung vom Fortgang des Kalten Krieges nicht so ganz barsch in den Raum gestellt. Mag sein, dass da Licht am Ende des Tunnels ist, fügte er hinzu. Freilich, ob dies die Sonne oder eine entgegenkommende Lokomotive sei, das werde teilweise vom Verhalten der USA abhängen, sagte Scowcroft. Wer Scowcrofts Ansichten einigermaßen kennt, kann am Sinn dieses verschlüsselten Textes nicht zweifeln. Ans Ende des Tunnels des Kalten Krieges in die Sonne werden wir nur dann kommen, so hat er wohl gemeint, wenn die westliche Allianz militärisch stark und politisch geschlossen ist und bleibt. Für Scowcroft sind Gorbatschows einseitige und öffentlich vorgetragene Abrüstungsangebote weniger interessant als mögliche Beiträge zur Abrüstung, als vielmehr im Hinblick auf die politischen Motive. Gorbatschow will Unruhe im Bündnis stiften. So sagt und so sieht es Sicherheitsberater Scowcroft. Und wenn dies grundsätzlich wohl auch kaum zu bezweifeln ist, so dürfte andererseits Trouble machen kaum das einzige Motiv der offensiven Gorbatschow sein. Bei uns im Studio jetzt der Kollege Peter Joachim Lapp aus der Ost-West-Abteilung des Deutschlandfunks. Herr Lapp, Sie beschäftigen sich seit langem mit dem Militär in der DDR und der DDR-Militärpolitik. Und Sie werden vermutlich mit Interesse gehört haben, was Staats- und Parteichef Honecker gestern Abend bei einem Essen für den schwedischen Regierungschef Carlsson in Ost-Berlin bekannt gab. Die Nationale Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik wird einseitig und unabhängig von Verhandlungen um 10.000 Mann reduziert. Zweitens, mit dieser wesentlichen Verminderung der Personalstärke der Nationalen Volksarmee sind die Auflösung von 6 Panzerregimentern, die Reduzierung von 600 Panzern, die wir volkswirtschaftlich für Zwecke umgerüstet oder verschrottet werden, die Auflösung eines Fliegergeschwaders und die Außerdienststellung von 50 Kampfflugzeugen verbunden. Soweit Erich Honecker gestern Abend in Ost-Berlin. Er ist also dem sowjetischen Beispiel gefolgt und hat im Namen der DDR ebenfalls einseitige Abrüstungsschritte im konventionellen Bereich angekündigt. Herr Lapp, wie drastisch fällt eigentlich diese Truppenreduzierung im Verhältnis zur Gesamtstärke der Nationalen Volksarmee, der NVA, aus? Wie bewerten Sie Honeckers Ankündigung? Wenn man die Gesamtstärke der NVA bei 170.000 Mann belässt, die Zahlen gehen von 167.000 bis 180.000, dann sind das etwa 6%, was eingespart werden soll, 10.000 Mann. Der dickste Brocken sind aber die 600 Panzer. Das sind immerhin ein Drittel des Gesamtbestandes der Panzer, der Kampfpanzer. Und das schlägt schon zu Buche. Weniger würde ich sagen, diese 50 Kampfflugzeuge und dieses eine Fliegergeschwader. Die NVA-Luftstreitkräfte haben dann immer noch 300 oder 350 Kampfmaschinen. So genau weiß man das ja alles nicht. Auf jeden Fall sind die Reduzierung der Panzer, das ist schon sehr erheblich. Nun kann man ja darüber streiten, was es überhaupt ist, ein Panzer. Ein Drittel aller Kampfpanzer, das wäre in der Tat ein ganz erheblicher Schritt. Aber hat man hier nicht vermutlich alles mitgezählt, was Ketten hat, was überhaupt gepanzert ist? Ja, da geistern sehr viele Zahlen herum. Nach westlichen Angaben hat die NVA heute etwa 1800 Kampfpanzer im Bestand. Vor allem T-54-55 und den relativ modernen T-72. Allerdings gibt es noch etwa 1200 Kampfpanzer im Depot. Dazu kommen noch etwa 2000 Schützenpanzer und auch etwa 1500 bis 2000 Schützenpanzerwagen. Wenn man das alles zusammenzählt, ist man schnell bei 6000. Das sind aber Zahlen, die hier eigentlich nicht hergehören.